So wird also Hegel dann auch bei der Selbstzerschlagung der SI auch wieder in Stellung gebracht. Und das ist aber sozusagen dieser Stil, der auch bis in die Rhetorik und Polemik hinein auch ein Faszinosum ausmachte. Zu dem Faszinierenden, das führt wieder auf die Künste, auf die ästhetische Richtung der Situationisten bis heute, offenbar, ja, da gehört genau dieser Stil. Diese Kunstprofessoren, die krampfhaft, zum Beispiel bei der unsäglichen Basler Ausstellung, ich habe den Katalog extra nicht dahin gelegt, weil der sowas von Altherrensexismus wiedergibt, dass ich ihn nur dann so als Beweismittel mal durch die Reihen geben wollte, dann, wenn die Stelle kommt, weil er sonst sofort die Leute also zumachen, zurecht zumachen, wenn sie sehen, ja, was da unter anderem fabriziert worden ist von diesen Kunstprofessoren und wie sie die SI heute präsentieren, ja, das beruht gerade darauf, dass sie versuchen, krampfhaft die Situationisten zu einer Kunstavantgarde wieder zu machen. Ja? Und diese Kunstavantgarde, ich komme auch gleich auf diese ganze Auseinandersetzung um das Künstlertum in der SI. Stefan Grieger ist ja schon sehr schön bereits darauf eingegangen, wie das heute eben rekuperiert, beziehungsweise wie das heute auch wieder herausgestülpt wird, das nur Künstlertum. Da gehen sie so weit, die Kunstprofessoren im Moment ist sozusagen, einigen sich darauf, dass sie schreiben in diesem Katalog zum Beispiel, ja, die SI, sie hat ja gar nichts wirklich im Grunde künstlerisch hervorgebracht. Bis, also in der Künstlerphase natürlich die Bilder von diesen und jenen und das New Babylon, das sind ja alles wunderbare Kunstwerke, von denen die Architektur heute auch zehrt, aber diese De Boer-Linie, das war ja Antikünstlertum, das hat ja ganz hervorgebracht, aber De Boer war ein Gesamtkunstwerk. Und diese Gesamtkunstwerk-These, die macht sich genau daran fest, dass dieser Stil eine ungeheure Faszinationsausstrahlung besessen hat bis heute. Und worauf die beruht, das muss man rausbekommen. War das jetzt wirklich nur Künstlertum oder eine eigenartige Kunstavantgarde, sozusagen ein Trick? Oder war das tatsächlich ein Interventionsmittel, eine Vermittlungstechnik, die sie entwickelt hat? Und die zeigte sich eben in ihrer Entwendungstechnik von spektakulären, wir haben Beklagebegriff können wir noch gar nicht klären, nur so angetippt mit dieser Brechtschen Sache, das Spektakulum der Bühne durcheinanderbringen und so, Verfremdungstechniken, Entwendungstechniken, Plagiatstechniken und auch eine gewisse Hochstapelei, die sich beispielsweise in den Zeitungen, jetzt muss ich das Ding doch mal zeigen, aber jeder kennt es ja eigentlich, in so einem Chromolux nannte sich das, natürlich werde ich das nicht mit einem Griff haben. Also diese Chromolux-Sache, das, mein Gott, ich wollte das alles jetzt nicht erzählen, aber man muss einen gewissen hier, das ist zum Beispiel die Aufhebung der Kunst dann später, ne? Also die brutale Aufkündigung, ganz bewusst, absichtlich, gemeine Bild, Parodie eigentlich, Aufhebung der Kunst, ist aber etwas spätere Phase, nachdem die Künstler rausgeworfen worden waren. Aber so das, was sie toll finden, ist also diese, das sieht man jetzt nur sehr putzelig, diese kleinen Metallic-Einwände der Revue. Ja. Diese Revue war also als Außenwirkung berechnet, ist so ein Exemplar, man sieht es glaube ich jetzt dann deutlicher. Wir werden das später mal in diese Sachen da einarbeiten, wenn man endlich Zeit für sowas mehr hat. Und dann war das gedacht, anders als dieses Potlatsch der Lettristen, nun eine Außenwirkung eben auch als kosmopolitisch auftretende Internationale, also eine richtige kleine Internationale zu bieten, vor allem auch. Also das sollte schon richtig im Industriedesign und der Verfremdungs- und Schockeffekt, wenn man das dann aufschlägt, und das ist eine neokommunistische Assoziation, die da ins Auge springt, mit einer wiederum auf Proletariat und so weiter sich berufenen ultrarettistischen Prosa, ja, die einen auch so eine gewaltige Irritation eigentlich damals hervorgerufen hat. Heute zieht das natürlich sowieso nicht mehr, aber offenbar doch. Jetzt, der zweite Abschnitt wäre dann jetzt, wir haben das in unserem Büchlein sorgfältig in Phasen versucht zu periodisieren, Phase 1, Phase 2, es gibt dann vier Phasen. Und diese zweite Phase war nun die, dass sie als Theoretiker- und Experimentatorinnengruppe, oder es war die erste Phase, eben nach Zeit der Gründung, auftraten. Sie nannten sich Theoretiker- und Experimentatorinnengruppe. Und theoretisch bedeutete das eine Kritik der Trennungen. Also auch schon hier der Versuch einer Modernisierung und Konkretisierung der Fetischkritik angelegt oder schon Konkretisierungsversuch auf theoretischem Niveau in dieser ersten Revue International Situationist zu verfolgen, nämlich eine Kritik sämtlicher Trennungen, die zwischen den Menschen in der modernen Gesellschaft, aber auch in der bisherigen Geschichte der Klassengesellschaft. Und damit ist schon das Wort horribile ductitu, ja, Klasse, ausgesprochen. Ja. Das wurde verbunden, wie auch noch bei Marx, verbunden mit der Kritik des Warenfetisch. Und das wurde nicht abgespalten, wie dann später in den verschiedensten Lesarten, auf die ich jetzt nicht eingehen kann, auf die ich jetzt eben streiten muss, von Fetischkritik. Und das wurde also mit hineingenommen, und zwar, um es gleich zu sagen, das haben wir vor allem hier in diesem zweiten Aufsatz Proletarität, Kunst, Sprache, Proletarität, Kunst, Sprache, situationistische Rekonstruktion und Aufhebung, ebenfalls zum ersten Mal überhaupt versucht zu zeigen, hat das jemand nach unserem Wissen, dass die Spektakeltheorie, wie sie jetzt langsam in ein paar Jahren begründet wurde, ich rede jetzt über diese theoretische Ebene, die rein theoretische Ebene, wenn man so sagen kann, der SI, dass die direkt in der marxischen Wertformkritik oder Wertformanalyse begründet worden ist.